Good morning. Guten Morgen. Let's talk about Colossians chapter 2. Reden wir über Kolosse 2. I love the scripture. Ich liebe diese Schriftstelle. Here it was in verse 14. Schau in Vers 14. That Jesus wiped out the handwriting of the requirements that was against us, which was contrary to us. Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. And he has taken it out of the way and he's nailed it to the cross. Yep. Und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Look at this now. Schau, was kommt. He has disarmed principalities and power and he made a public spectacle of them triumphing over them in it. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Oh, the beauty of the finished work of the cross. Was für eine Schönheit des vollbrachten Werkes am Kreuz. Jesus not only completely stripped the devil, he made a public show out of it. Jesus hat den Teufel total entkleidet und sogar ein öffentliches Spektakel gemacht. You know what this means? Weißt du, was das bedeutet? In those times when one country, one king conquered another king. Damals, wenn ein König einen anderen König besiegte. Do you know what they did? Wisst ihr, was sie dann machten? If the king won a battle, wenn der König eine Schlacht gewann, well, they just celebrated. Dann feierten sie. But if the king actually completely invaded the country and conquered the country, aber wenn ein König in ein Land eingedrungen ist und das Land komplett eingenommen they hat, took the king, nahmen sie den König, stripped him naked, zogen ihn nackt aus, tied him in chains, legten ihn in Ketten, and they dragged him through the city. Und führten ihn durch die Stadt. And the people were screaming, shouting and spitting at that king. Und die Leute kreischen, schrien und spuckten diesen König an. It can't get more embarrassing than that. Peinlicher kann es nicht mehr werden. That's what Jesus did on the cross to the devil. Und das hat Jesus mit dem Teufel am Kreuz gemacht. Completely embarrassed him. Er hat ihn total blamiert. So now the devil is embarrassed. Jetzt ist der Teufel blamiert. The devil has no authority. Der Teufel hat keine Autorität. Why are you afraid? Warum hast du Angst? Why are you afraid? Warum hast du Angst? Why do you blame things on the resistance of the devil? Warum gibst du dem Widerstand des Teufels die Schuld? Do you know how many times I've heard people say this? Ich habe so oft Folgendes gehört. Something goes wrong and it's the resistance of the devil. Wenn etwas falsch läuft, sagen sie, es ist der Widerstand des Teufels. The Bible doesn't say that the devil can resist you, but the Bible says you're supposed to resist him. Die Bibel sagt nicht, dass der Teufel dir nicht widerstehen kann, aber dass du ihm widerstehen sollst. Yeah, the devil should run around all day long and say, oh my God, it's the resistance of the Christians. Oh my God, it's the resistance of the Christians. Der Teufel sollte den ganzen Tag herumlaufen und sagen, oh mein Gott, das ist ein Widerstand der Christen. Oh mein Gott. But instead, we run around talking all day long about the resistance of the devil. Aber stattdessen laufen wir den ganzen Tag umher und reden über den Widerstand des Teufels. We don't understand the devil and his authority, we get in so much trouble. Weil wir den Teufel und seine Autorität nicht widerstehen, bekommen wir so viele Probleme. Because you will always have what your heart believes. Du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. Always. Immer. Reinhard. Aber Reinhard. Yes, I'm glad you're finally quoting Ephesians chapter 6 verse 10 to me. I've been waiting for that. Ja, ich bin froh, dass du mir endlich Epheser 6:10 zitierst. Darauf habe ich schon gewartet. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the might of his power. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the whole armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. You may be able to stand against the wiles of the devil. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities. Ooh, Reinhard! Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte. Just see, there is a spiritual warfare in the New Testament. Oh, Reinhard, sieh doch, da ist ein geistlicher Kampf im Neuen Testament. Echt? Where? Wo? Right there in Ephesians 6. Genau hier in Epheser 6. First of all, the Bible is telling you you're supposed to have your strength in the Lord and in the might and his power, not in you. Erstens sagt die Bibel, dass du stark werden sollst im Herrn und in der Macht seiner Stärke und nicht in dir selber. Secondly, verse 11 never tells us we're supposed to stand or withstand against the devil. Zweitens, Vers 11 sagt uns nicht, dass wir gegen den Teufel stehen oder dem Teufel widerstehen sollen. And fight against the devil. Du kämpfst nicht gegen den Teufel. Fight against his tricks. Du kämpfst gegen seine Listen. Look, it says that you may stand against the tricks, the wiles of the devil. Schau, es steht geschrieben, dass du gegen die Listen des Teufels bestehen sollst. Okay, the devil has no authority. Okay, der Teufel hat keine Autorität. That's why he's always looking for opportunity. Yep. Und deswegen sucht er immer nach Gelegenheiten. Authority he has none. Opportunity you have to give it. Autoritäten hat er keine. Möglichkeiten musst du ihm geben. Look what it says in 1 Peter 5, verse 8. Schau, was in 1. Petrus 5, Vers 8 steht. It says, be sober and be vigilant, because the devil, your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom you may devour. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. You see, Reinhard, there is a devil and we have to fight against him. Siehst du, Reinhard, da ist der Teufel und wir müssen gegen ihn kämpfen. Well, first of all, the Bible never says the devil is a lion. Erstens, die Bibel sagt nie, dass der Teufel ein Löwe ist. Neither does it say that he has the authority or the power of a lion. Und sie sagt auch nicht, dass er die Autorität und Macht eines Löwen hat. The Bible specifically says he walks around like a roaring lion. Die Bibel betont, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe. I was in Africa a few years ago. Vor ein paar Jahren war ich in Afrika. On a safari. Und ich ging auf eine Safari. I saw lions in the wild. Und ich sah Löwen in der Wildnis. The lion, when he goes hunting in the wild, he never roars. He is as silent as a kitty cat. Wenn der Löwe in der Wildnis auf die Jagd geht, brüllt er nie. Er ist so still wie eine Miezekatze. You know why? Weißt du warum? Because in his silence, he takes the victim by surprise. Weil er in der Stille sein Opfer überrascht. So why doesn't Peter say, hey, be sober, be vigilant, because the adversary, the devil, he walks around like a silent lion trying to get you. Warum sagt Petrus also nicht, seid nüchtern und wachsam, weil der Löwe wie ein leiser Löwe herumschleicht und versucht, euch zu erwischen? He walks around like a roaring lion. Er sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. So when does a lion roar? Wann brüllt der Löwe? When he wants to intimidate his victim. Wenn er sein Opfer einschüchtern will. Exactly what the devil does today. Und das ist genau das, was der Teufel heute macht. No authority. Er hat keine Autorität. So he's forever trying to use his tricks and his lies to get us to believe them. Und so versucht er immer, uns mit seinen Tricks und Lügen dazu zu bringen, ihm zu glauben. Or we talk more. Morgen gibt es mehr.